wir spielen nochmal ein neues Lied. Hat weniger mit Trinken zu tun, sondern eher mit Zusammensein. Bier getrunken und manchmal was geraucht. Wir haben